ARD. MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Kempferts Klimapodcast, in der wir viel vorhaben. Wir gucken nämlich zuerst auf den neuen Umweltminister von der SPD, sprechen darüber, dass Klimaschutz und erneuerbare Energien scheinbar zumindest in Deutschland in gewissen Bereichen sowas wie ein Imageproblem haben. Das legt zumindest eine neue Studie nahe, die wir uns dann im Detail angucken. Und in unserer Hörerfrage geht es um die CO2-Verpressung im Meeresboden. Und all das kann ich wie gewohnt besprechen mit Professorin Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am DIW in Berlin. Hallo zu Ihnen, Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Frau Kempfert, haben Sie schon die Namen aller neuen Ministerinnen und Minister auf dem Schirm oder sind Sie noch in der Eingewöhnungsphase? Ich bin noch in der Eingewöhnungsphase. Also man ist da doch noch immer am Gucken und hat noch alte Namen im Kopf. Aber ich gewöhne mich so langsam dran, zumindest bei den Personen, die dann auch inhaltlich ein bisschen näher dran sind. Ja, geht mir auch so. Bundeskanzler Merz geht irgendwie schon leicht über die Lippen, aber das restliche Kabinett, da muss man noch ein bisschen üben wahrscheinlich und sich ein bisschen dran gewöhnen. Mhm. Ich frage deswegen, weil es kommt mir ein bisschen vor, als wäre der neue Umweltminister Carsten Schneider von der SPD auch noch in der Eingewöhnungsphase. Zumindest ist er seit einer Woche ungefähr im Amt, aber ich zumindest habe noch überhaupt keine inhaltlichen Äußerungen von ihm wahrgenommen, was er nun vorhat mit diesem Ressort. Geht es Ihnen da anders? Haben Sie schon eine Vorstellung davon, was der gebürtige Erfurter umsetzen möchte als Bundesumweltminister? Nein, ich habe auch noch nichts gehört und es ist ja so, dass wohl diese Woche die Minister sich da dezidiert etwas mehr äußern, was sie denn vorhaben. Wir wissen ja nur, wie das Umweltressort in der Zukunft aufgeteilt ist, also auch wie das Ministerium künftig heißt und daran erkennt man ja schon so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Wir hatten ja letztes Mal schon besprochen, dass Klimaschutz aus dem Wirtschaftsministerium herausgeht und ins Umweltministerium zurückgeht, aber auch internationale Klimapolitik, das war ja vorher im Außenministerium. Auch das geht zurück ins Umweltministerium. Also das wird ja so ein bisschen aufgewertet, was die Themen Umwelt, Klima und Naturschutz angeht. Aber ich denke, es gibt auch eine offizielle Bezeichnung des neuen Ministeriums. Das heißt wieder, wie damals, Bundesministerium für Umwelt, Klima, Naturschutz und nukleare Sicherheit, also BMUKN. Daran muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Also BMUKN hatte ich jetzt vorher auch noch nie als Abkürzung in der 20-jährigen Tätigkeit oder über 20 Jahre, wo ich ja schon unterschiedliche Ministerien immer mal kennengelernt habe. Aber ich glaube, daran kann man vielleicht so ein bisschen ablesen, was er auch vorhat oder in welche Richtung es geht. Das geht ja vor allen Dingen darum, dass die Klimaziele eingehalten werden müssen. Das wird ja jetzt künftig sein Job sein, weil jetzt kommt ja auch in Kürze der Expertenbeirat für Klimafragen doch mal wieder mit seinen neuen Erkenntnissen heraus, also was er vorschlägt und wo es hakt. Und da wird es darum gehen, die Sektoren Verkehr und Gebäude, wir kennen es, die hinken hinterher. Und da wird er darauf drängen müssen, dass die anderen Minister da jetzt entsprechend reagieren. Und das ist ja keine leichte Aufgabe. Also wir wissen ja aus der Vergangenheit, das war immer so ein Grabenkampf dann auch zwischen insbesondere Wirtschaft und Umwelt. Und da bin ich gespannt, wie entschlossen er da auftritt und wie gut er dann eben auch das Thema Umwelt und Klimaschutz nach außen vertritt. Ja, was er da vorhat, werden wir, das ist ein Transparenzhinweis, Sie haben es gesagt, in dieser Woche stellen die Ministerinnen und Minister ihre Programme vor. Wir zeichnen ja am Mittwoch auf, Mittwochvormittag ist jetzt und morgen, also quasi am Donnerstag, wird er nämlich auf einer Pressekonferenz seine, ja, Vision klingt blöd, aber seinen Fahrplan für die kommende Zeit vorstellen. 60 Minuten sind da anberaumt mit anschließender Debatte. Also dann weiß man am Donnerstagnachmittag etwas konkreter, was er vorhat. Wir sind gespannt, könnten wir dann ja in der nächsten Folge möglicherweise auch nochmal detaillierter drauf gucken. Jetzt mal unabhängig von den Inhalten, wie beurteilen Sie es denn, dass er ja aber als fachfremder Politiker dieses Umweltressort übernimmt? Also er hat ja keinen umweltpolitischen Background. Ja, das ist ja nicht das, was Politiker unbedingt mitbringen müssen. Ich glaube, das, was in dieser Position sehr wichtig ist und das bringt er uneingeschränkt mit, ist die Fähigkeit, Kompromisse schmieden zu können und Mehrheiten zu finden. Also er ist ja ein sehr geräuschloser Politiker, wird sich jetzt so ein bisschen aus seiner Komfortzone herausbewegen müssen. Das war ja in seiner vorherigen Position ja auch schon so ein bisschen so. Als Ostbeauftragter, genau. Und da hatte er auch, konnte er nicht mal so richtig im Stillen agieren. Ich glaube, wie er das das wahrscheinlich auch gut kann als Netzwerker. Er ist ja schon ewig dabei. Also man darf nicht vergessen, seit 98 ist Schneider in der Fraktion, aber auch hat er so einen stillen, aber auch so einen kontinuierlichen Aufstieg gemacht. War ja vorher haushaltspolitischer Sprecher, dann stellvertretender Fraktionsvorsitz und dann zum ersten parlamentarischen Geschäftsführer. Mhm. Und dann eben jetzt auch der Staatsminister im Bundeskanzleramt als Ostbeauftragter. Das war ja so ein bisschen sein Weg. Und 1999 gehörte er auch diesen Netzwerkern an, auch in der Bundestagsfraktion von der SPD, in der Mitte so angesiedelten Strömung. Es ist ja auch im Seeheimer Kreis. Das ist ja so ein bisschen so ein rechter Parteiflügel. Oder konservativ zumindest. Ja, oder konservativ, genau. Damit ist er natürlich gut anschlussfähig jetzt an die Union. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch so ein Kriterium gewesen. Aber er ist eben keiner, der so laut ist, ne? Er ist keiner, der so Sprüche raushaut. Er wird eben Äußerungen zum Amt machen, die dezidiert sind, die durchdacht sind, die er sich gut überlegt hat. Deswegen haut er da jetzt auch nicht mal auf der Schnelle mal eben in der ersten Woche irgendwas raus, sondern macht sich Gedanken, ist grundsolide, ist pragmatisch. Ist ja auch so ein Kleingarten-Fan, habe ich nachgelesen, irgendwie, was ich ja sehr sympathisch finde irgendwie. Also, dass er da einfach nicht so als Krawallmacher auftritt, sondern als ausgleichender Politiker. Und ich glaube, das ist etwas, was man gut gebrauchen kann jetzt in der jetzigen Position. Aber er wird aus seiner Komfortzone raus müssen in dieser Position, weil es geht ja darum, den Klimaschutz einzuhalten. Und das ist keine leichte Aufgabe. Er muss sich da herumschlagen mit den anderen Ministerien. Und Deutschland nach innen wie nach außen im Bereich Klimaschutz vertreten. Und da wird man sehen, inwieweit er da wirklich sich auch als Figur positionieren kann. Ich würde es mir wünschen, er ist bestens vernetzt, er ist ewig dabei. Und wer das da nicht besser kann, also wenn man da schon mit 22 Jahren irgendwie als damals jüngster direkter Abgeordneter in den Bundestag eingezogen ist, heute 49, der bringt doch wirklich viel mit. Und da hoffe ich mir einfach, dass er da das gut hinbekommt. Ich würde es mir sehr wünschen. Das klingt also nach einem bisschen Vorschussvertrauen von Ihnen. Das wird möglicherweise sogar auch noch gestärkt, denn er hat einen sehr erfahrenen Mann an seiner Seite, und zwar wird Jochen Flassbart wieder, muss man sagen, Staatssekretär. Und der wiederum ist nämlich gar nicht fachfremd, im Gegenteil. Ich habe noch mal was gelesen zu Herrn Flassbart, der da also Staatssekretär wird. Der engagiert sich seit seiner Jugend für den Umwelt- und Naturschutz. Er war Präsident vom NABU in Deutschland und war dann auch schon unter dem Umweltminister Jürgen Trittin zuständig für Naturschutz im Ministerium. Das zeigt ja auch, er hat also auch ein paar Jahre Erfahrung, denn Jürgen Trittin, das ist jetzt auch nicht gestern gewesen, dass der Umweltminister war. Dann war er wieder 4 Jahre Präsident vom Umweltbundesamt, dann nochmal Staatssekretär und wird jetzt wieder unter Carsten Schneider Staatssekretär. Also ist das auf jeden Fall ein wichtiger Mann im Ministerium, oder? Und der auch inhaltlich versiert zu sein scheint. Ja, unbedingt. Er ist inhaltlich versiert. Ich freue mich auch, dass er ihn nimmt. Also ich kenne ihn auch schon ganz lange. Ich bin ja im Sachverständigenrat für Umweltfragen. Da ist unsere direkte Ansprechstelle immer das Umweltbundesamt. Da hatten wir damals seinerzeit als er Präsident des Umweltbundesamts damit zu tun, aber auch in seiner Funktion als Staatssekretär im Umweltministerium. Und haben da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, mit ihm da sich auszutauschen, inhaltlich auszutauschen. Er ist wahnsinnig drin im Thema, sehr fachorientiert, hat wirklich Jahrzehnte an Erfahrung. Auch und gerade was die Vertretung Deutschlands im internationalen Kontext im Bereich Klimaschutz angeht, Klimapolitik, da ist er doch sehr versiert. Und ich freue mich, dass er ihn da zurückgeholt hat. Ich glaube, das ist genau der richtige Mann, den er da brauchen kann, um das inhaltlich gut aufzustellen, um das Haus auch gut aufzustellen für diese schwierige, wieder mal schwierige Aufgabe im Austausch mit dem Wirtschaftsministerium, mit der Union. Das ist ja nicht so ganz leicht für dieses Thema. Und da denke ich, hat er das sehr schlau gemacht, ihn zu holen, weil ich denke, einen besseren gibt es da jetzt für die Position nicht aus der Partei und eben mit, auch mit der Erfahrung. Natürlich kommt es auch darauf an, da auch andere mit einzubinden, die schon lange in diesen Themen arbeiten. Aber jetzt an der Position mit den Erfahrungen, glaube ich, ist das eine gute Wahl. Das klingt auch ein bisschen so, als hätten Sie die Hoffnung, dass, Sie hatten es ja gesagt, er gehört zum Seeheimer Kreis, also Carsten Schneider, zum eher konservativen Teil, dass er eben Anschluss an die Union gut findet. Die Wirtschaftsministerin Katharine Reiche hatte ja auch zum Beispiel Robert Habeck sehr ausdrücklich gelobt. Das hatte mich überrascht, das war vor ein paar Tagen ja die Äußerung von ihr. Also vielleicht können Frau Reiche und Herr Schneider tatsächlich unaufgeregt und unpopulistisch da ganz gut zusammenarbeiten, ja, weil ja, die sich möglicherweise... Das klingt ja, als hätten Sie die Hoffnung. Ja, also ich habe zumindest die Hoffnung. Also ich meine, Frau Reiche hat Herrn Habeck vor allen Dingen dafür gelobt, dass er eben in dieser Gaskrise sehr viel dafür getan hat, Gas nach Deutschland zu bringen. Das findet sie besonders toll, weil sie sich auch jetzt explizit für Gaskraftwerke einsetzt. Ja. Das war so ein bisschen, aber ich finde es auch menschlich richtig. Und ich hatte schon letztes Mal im Podcast gesagt, sie ist sympathisch, sie ist fair, sie ist eine kluge Frau. Und das gehört dazu, einfach sich da auch fair zu verhalten und ordentlich zu verhalten. Man muss da schon auch die Leistung würdigen, die da der Vorgänger gemacht hat. Alles andere wäre unwürdig gewesen, hätte ich jetzt mal gesagt. Und sie ist da schlau genug, das auch so zu machen. Und dass das so in der Presse da viral ging, das hatte mich dann wiederum eher gewundert, weil das hat auch einfach nur was mit Anstand zu tun. Und so macht man das, wenn man irgendwie einen Posten übernimmt. Niemand anders wird das anders machen. Also, aber Schönen Gruß an Markus Söder, der sich auch zu einem früheren Minister geäußert hat. Das klang nicht ganz so wohlwollend. Ja. Aber genau, also da gibt es unterschiedliche Typen. Ich habe ja schon gesagt, sie ist da vom Charakter wirklich eine kluge Frau und hat Erfahrung aus der Wirtschaft und weiß, wie man sich benimmt, sagen wir es mal so. Und das stärkt sie da sicherlich. Und da sind beide, ich glaube auch Frau Reiche und Herr Schneider, von den Charakteren Personen, die das gut miteinander hinbekommen können. Aber es sind sehr unterschiedliche Interessen, die vertreten werden müssen. Ja. Und diese Interessenkonflikte sind riesig, sind gigantisch. Und da wird man sehen, da brauchen wir jetzt einen stabilen Carsten Schneider, der da entsprechend auch standhält und nicht beim ersten Wind einknickt, was diese Themen angeht. Und wie die wirtschaftliche Situation in Deutschland und der Klimaschutz zusammenhängen können oder wie das die Menschen zumindest beurteilen, wie das vielleicht zusammenhängt, das bringt uns zu der Studie, die wir heute ja gerne besprechen wollen. Mhm. Und da könnten vielleicht Herr Schneider und auch Frau Reiche anfangen, so ein bisschen am Ruf und am Image von Klimaschutz und erneuerbaren Energien zu arbeiten. Denn der ist, glaubt man diesem Studienergebnis, nicht ganz so gut in Deutschland verglichen mit anderen Ländern auf der Welt. Wir haben uns die Studie vom Forschungsinstitut Ipsos, würde ich es jetzt aussprechen, angeschaut. Die haben einen People and Climate Change Report rausgebracht im April. Und aus dem geht, so kann man kurz sagen, hervor, obwohl die Menschen schon ein gestiegenes Bewusstsein haben für die Gefahren des Klimawandels, gibt es aber einen Rückgang beim individuellen Handeln der Menschen. Also sie sehen selber offenbar nicht so ganz mehr ein, warum sie viel für den Klimaschutz tun müssen, wissen aber wohl, dass das schlecht ist für die Umwelt und dass das Gefahren birgt. Sie haben sich ja diese Studienergebnisse auch angesehen. Die wurde in 32 Ländern durchgeführt. Können Sie das auf eine Quintessenz bringen oder sind es dafür zu viele Themenkomplexe? Nein, eigentlich kann man das schon auf eine Quintessenz runterbrechen, wie Sie es auch gerade erklärt haben. Also es gibt ein gestiegenes Bewusstsein für Klimawandel und auch Klimaschutz, aber weniger Engagement in der Bevölkerung. Ich glaube, das ist so die Hauptüberschrift. Denn dieses individuelle Handeln bei den Menschen, da sieht man einen Rückgang. Also es ist ja so eine Umfrage in 32 Ländern, die darauf beruht, dass eben gefragt wurde, welche Erwartungen die Personen an die Klimapolitik haben und welche Befürchtungen sie haben, wenn der Klimawandel kommt, aber auch welche wirtschaftlichen Befürchtungen sie haben und liefert so eine Art Leitfaden, so sagt es die Studie für strategisches Klimaengagement. Aber wir wissen ja, das haben wir hier oft genug besprochen, dass wir weltweit einen enormen Temperaturanstieg erleben, seit 2024 erstmals über 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Und deswegen zeigt sich auch da eine veränderte Wahrnehmung und auch Sorgen hinsichtlich des Klimawandels weltweit. Und interessant ist eben auch, in welchen Ländern sich die Menschen sehr besorgt sind, nämlich in den Ländern, die sehr stark vom Klimawandel betroffen sind. Ja. Aber die Einstellung zur Klimakrise hängt dann eben auch damit zusammen, was davon erwartet wird, was die Regierung machen soll, aber eben auch diese individuellen Maßnahmen. Und da sagen 64% der Menschen, die erkennen, dass bei Untätigkeit der Klimawandel zukünftige Generationen stark benachteiligt. Das erkennen 64% der Menschen an. Das ist eine große Mehrheit. Aber es gibt seit 2021, Entschuldigung, einen deutlichen Rückgang auch der Personen, die glauben, dass ihr Handeln dazu entscheidend ist. Und das, diese Studie wird ja in fortlaufendem Ablauf immer wieder gemacht, jährlichen Ablauf. Und da sieht man eben, es gibt so eine wachsende Besorgnis. 74% der Befragten äußern Besorgnis auch über die Auswirkungen des Klimawandels. Und gerade in diesen Hochrisikogebieten wie Philippinen oder auch Türkei, interessanterweise, da gibt es eben so ein gestiegenes Bewusstsein, auch im Vergleich zu den Vorjahren. Aber, oder auch jetzt, wenn man fragte, die Bedeutung von den 1,5 Grad Celsius, da sagen 17%, dass die Bedeutung der Überschreitung dieses Temperaturziels, die das eher unterschätzen. Aber die Mehrheit, 53%, sind sich dieser kritischen Auswirkungen bewusst. Aber es gibt eben sehr polarisierende Meinungen und gerade zu den staatlichen Maßnahmen. Und das ist ja auch bei uns in Deutschland sehr absehbar, sichtbar, auch in den Ergebnissen, aber auch in Lateinamerika. Da gibt es so eine starke Forderung nach stärkeren Eingriffen. Aber eben auch 36% der Befragten, die der Meinung sind, dass sich die Länder übernehmen, und in Europa überwiegen in erster Linie die wirtschaftlichen Bedenken. Da verbinden die meisten irgendwie diesen Übergang zu erneuerbaren Energien eher mit hohen Kosten, stehen auch den Umweltvorteilen von Elektrofahrzeugen sehr skeptisch gegenüber. Ja, auch das ist ja eine Kampagne, die wir hier schon öfters mal besprochen haben. Aber die Wahrnehmung unterscheiden sich von Land zu Land sehr gravierend, würde ich sagen. Und das fand ich sehr interessant. Also sehr interessant auch zu sehen in den 32 Ländern, was da die Ergebnisse zeigen. Ja, das ist ja sowieso immer interessant, finde ich, bei so weltweiten Erhebungen, weil man dann einfach auch Länder auf dem Schirm hat, auf die man sonst nicht so guckt und sich tatsächlich mal im Vergleich zu anderen Ländern sieht, weil sie Europa und die Elektromobilität gerade angesprochen haben. Das fand ich nämlich auch überraschend. Da gibt es nämlich die Aussage in der Studie, dass Elektroautos genauso schlecht für den Planeten sind wie Gas, beziehungsweise Verbrenner, also die Verbrenner, genau. Ja. Und da stimmen in Deutschland diese Aussage 50% zu, also jeder und jede zweite. Und genauso ist es auch in Frankreich, Polen, Belgien, auch Schweiz, Italien, Niederlande. Also das reiche Europa sozusagen, die sich die E-Autos kaufen können, sagen, naja, aber die sind eigentlich genauso schlecht wie Verbrenner. Wie kommt das? Ja, also da ist, kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch der Kampagne, die dazu geführt hat, dass sich das so durchdringt in die Wahrnehmung der Bevölkerung. Es ist ja eine PR-Kampagne der fossilen Industrie, das muss man mal so deutlich sagen, weil wir haben es hier schon öfters besprochen, das Thema Umwelt und Elektroautos. Es gibt deutliche Studien, die zeigen, nein, es ist ein Vorteil, wenn man ein Elektroauto fährt, nicht zuletzt, weil man eben auf fossile Energien und die Exploration, also die Förderung und die ganzen Treibhausgase, die damit verbunden sind, verzichtet. Und je länger man das Fahrzeug fährt, desto besser noch für die Umwelt. So, aber das haben wir ja hier schon mehrfach besprochen. Aber was hier ja deutlich wird, ist einfach die Skepsis, die den Elektrofahrzeugen gegenübergestellt oder gegenübersteht, weil die Bevölkerung da doch sehr anfällig ist für Mythen. Und das ist ja nicht der einzige Mythos. Wir gehen ja gleich nochmal durch die Ergebnisse in Deutschland durch. Aber interessant ist doch, dass so sehr der Rückgang der Wahrnehmung, dass man hier wirklich etwas tun kann und auch, dass die Probleme einfach größer sind. Ich will vielleicht noch ganz kurz was sagen zur Methode, wenn ich darf. Genau, weil das ist vielleicht noch wichtig zu verstehen, was hier gemacht wurde. Also es ist ein Haufen Menschen, die hier befragt wurden, nämlich über 23.000 Erwachsene im Alter von 18 Jahren bis 74 Jahre in einzelnen Ländern unterschiedlich befragt, vor allen Dingen online befragt, und sie ist in vielen Ländern repräsentativ. Das heißt, es wurden eben genügend Personen in den jeweiligen Altersgruppen und Bildungsgruppen und Einkommensgruppen und so weiter ausgewählt, um eben diese Repräsentativität zu gewährleisten. Nicht überall, weil man nicht überall gleich gut die Menschen erreicht. Da gibt es dann einzelne Länder, wenn man jetzt auch weltweit guckt, Indien oder Malaysia, Indonesien und Thailand beispielsweise, wo dann doch viele erreicht wurden, aber nicht repräsentativ sind, aber dennoch gesagt wird, das ist so der vernetzte Teil der Bevölkerung, also die zumindest online sind und die man da erreicht hat. Aber dennoch kann man Aussagen treffen. Und in Indien spiegelt das zum Beispiel eher die Personen wieder, die in den Städten wohnen, also die städtische Bevölkerung und so. Und dann sind die Daten eben so gewichtet, dass die Zusammensetzung der Stichprobe eines jeden Landes am besten auch den demografischen Profil der erwachsenen Bevölkerung in dem jeweiligen Land gemäß der Volkszählungsdaten widerspiegelt. Und das ist hochseriös. Also das ist etwas, so macht man das, wenn man weltweit mit Daten hantiert. Es ist natürlich ein Haufen Daten, die man da dann erwirkt. Aber statistisch signifikant, und das wird auch sehr deutlich gemacht, man kann auch genau reingucken, wie das statistisch funktioniert. Also insofern kann man da schon eine gewisse Glaubwürdigkeit ablesen. Okay, weil nur ganz kurz, wenn ich da kurz, ganz kurz, ja, dann ganz kurz einhaken darf, weil ich nämlich auch gelesen hatte, die Befragung fand auf der Online-Plattform von Ipsos selbst statt. Und irgendwie dachte ich dann, aber das verzerrt doch dann die Ergebnisse. Aber nein, repräsentativ heißt repräsentativ, ja, egal wo die Menschen zu dieser Umfrage kommen. Also das ist vertrauenswürdig. Genau, ist vertrauenswürdig, wenn sie dann eine Online-Plattform gebildet haben. Das ist ja dieses Global Advisor, ist einfach nur eine Online-Plattform, wo dann die Menschen eintragen ihre Ergebnisse oder zum größten Teil wurden sie ja direkt befragt und dann werden die Ergebnisse da eingetragen, sind auch transparent abrufbar. Also insofern ist das alles hochseriös. Aber sie machen eben auch sehr transparent, wo sie welche Personen nicht erreichen konnten und wo es dann eben schon auch eine Repräsentanz oder Repräsentativität gibt. In vielen Ländern eben von 18, in 18 Ländern ist das so, aber in den anderen listen sie eben auf, wen haben sie da erreicht, in welcher Zusammensetzung und das kann man dann auch nachgucken. Und dennoch gibt es da eben auch interessante Ergebnisse, ja, sehr interessante Ergebnisse. Wenn wir noch mal kurz bei der Methodik bleiben, es geht ja in der Studie dann auch darum, um Marketingstrategien und auch Vorteile für Marken und für Firmen, die es hat, wenn man weiß, wie die Verbraucherin, der Verbraucher tickt, so hatte ich es rausgelesen. Also diese Studie kann ja schon auch für die Wirtschaft genutzt werden und interessant sein. Stichwort Lobbyarbeit für E-Autos oder beziehungsweise gegen E-Autos. Also wenn ich jetzt ein Interesse daran habe, Verbrenner zu verkaufen, würde ich doch solche tollen Studien mir nehmen und sagen, ah, gucken Sie mal, und schon jeder Zweite sagt nämlich sowieso, E-Autos sind genauso schlecht für die Umwelt wie Verbrenner. Das nähert doch dann auch diese Lobbyarbeit, oder? Solche Umfrageergebnisse. Nein, das würde ich nicht so sehen. Das ist einfach nur eine Umfrage. Da kann natürlich jeder draus stricken, was er stricken will. Und klar, die fossile Lobby kann jubeln. Das sollte sie auch bei dem Geld, was sie da ausgibt, für eben diese Mythenverbreitung. Es sind ja Milliarden, die da reinfließen. Sehr erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch, kann man da nur sagen. Aber grundsätzlich gesehen machen die ja sehr transparent. Sie geben also eher, also das ist einfach die Natur dieser Agentur, wie die arbeitet, dass sie eher dann unter das so aufbereitet für Unternehmen, was können sie tun in dem jeweiligen Land, um eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen. Das ist dennoch ist einfach marketingmäßig voll in Ordnung und jedes Unternehmen kann sich da was rausziehen, so arbeiten die einfach. Also eben ein Unternehmen oder ein Datencenter, der sich da eben entsprechend auch von Anfragen finanziert, die da getätigt werden. Dennoch ist diese Umfrage seriös. Also jetzt das, was da rausgeholt wird oder was sie dann empfehlen, das kann man sich angucken, da kann jeder was rausziehen. Die entwickeln da so Handlungsempfehlungen für Unternehmen, was ja auch nicht schlecht ist. Vermutlich ist das so ein bisschen deren Fokus, aber grundsätzlich gesehen kann man da sehr viel rauslesen. Und ich würde eher sagen, das ist eher so eine Handlungsempfehlung für die Politikerinnen in Europa, wie sie besser deutlich machen müssen, wie sie Klimawandel erklären und Klimaschutzpolitik und warum wir das alles machen. Aber diesen Mythen hinterher widersprechen ist ja PR-mäßig enorm schwierig, weil die sozialen Medien, weil die rechten Medien und so weiter ja auch so funktionieren mit Emotionen, mit Clickbaiting und mit all diesen Empfehlungen, die dann sehr schnell gehen und da sind dann eben diese Mythen im Raum und dann kann man hinterherrufen, stimmt alles nicht, aber das hört dann keiner mehr und insofern funktioniert das sehr gut. Und in den sozialen Medien setzt sich ja nicht nur dieses Thema, bei diesem Thema, eben so eine Schieflage durch Desinformation, Fehlinformation. Da ist die Wissenschaft auch gefordert, Antworten zu finden und dann mit einer ähnlichen Strategie mal vorzugehen, um die echten Wahrheiten zu verbreiten, beziehungsweise wirklich transparent zu machen beim Thema Klimawandel, Klimaschutzpolitik oder E-Autos. So, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich hier rauslese. Da ist wirklich eine erfolgreiche Kampagne im Hintergrund und auch angetrieben eben von den eher rechten Medien, die doch sehr skeptisch dem Thema Klimawandel gegenüberstehen und Klimaschutzpolitik und alle Mythen nutzen, vom E-Auto bis was weiß ich wohin, Energiewende, zu teuer, funktioniert alles nicht und so. Und das liest man hier schon ab, das setzt sich durch. Und für Deutschland ist es schon auch interessant, was man dann da findet. Was war da, ist Ihnen da besonders jetzt im Gedächtnis geblieben? Was fanden Sie vielleicht am erschreckendsten? Welches Ergebnis? Ja, also erstmal muss man sagen, ich habe geguckt, wann die Umfrage gemacht haben. Das war direkt im Wahlkampf, also Ende Januar bis Mitte Februar. Da war hier Hochwahlkampf in Deutschland und da ist natürlich auch eine gewisse Verzerrung so ein bisschen in der Wahrnehmung, weil Klimaschutz ja überhaupt gar keine Rolle gespielt hat oder dann auch nur schlecht geredet wurde. Und da, aber dennoch kann man ablesen, nur noch jeder zweite Deutsche, also 53%, sieht sich hier in der Verantwortung. Das ist ja das, was wir eben auch gesehen haben beim Thema Klimaschutz, also das Selbsthandeln, das ist irgendwie auch um im Interesse künftiger Generationen das zu bekämpfen, das sieht irgendwie nur noch jeder Zweite als die Pflicht an. Im Jahr 2021 waren es noch mehr als 2/3, also 69%. Das war ja damals auch eine Zeit, wo mit Fridays for Future, wo man da eher noch eine Bereitschaft hatte mit dem Green Deal und die Bevölkerung eher sensibilisiert war. Und das ist stark abgerutscht. Anfang der Woche hat das UBA, das Umweltbundesamt, eine ähnliche, die machen ja auch immer Umweltbewusstsein, Science-Studien geben die raus, ein ähnliches Ergebnis herausgefunden, also auch mit der fast gleichen Größenordnung, wo auch das Umweltbewusstsein oder Klimabewusstsein einfach stark zurückgeht bei den Menschen. Das deckt sich also auch mit den Befragungen in Deutschland oder das, was das Umweltbundesamt da macht. Und die Zustimmung zum Klimaschutz nimmt einfach deutlich ab. Und das ist eben am stärksten, und das ist mir aufgefallen, wir sind ja hier Schlusslicht in allen Punkten. Ja, am das stärksten, ist mir auch aufgefallen. Am stärksten in unserem fortschrittlichsten Volkswirtschaft Deutschland, wo 2 von 5 Bundesbürgern, also 41%, der Ansicht sind, dass Deutschland mehr gegen den Klimawandel tun sollte, also eher weniger. Und Bundesrepublik auch gerade im weltweiten im Vergleich auf dem letzten Platz aller 32 befragten Länder liegt. Also das war vor 2 Jahren dann noch deutlich anders. Und auffällig ist auch, dass 62% der Deutschen sich zwar um den Klimawandel im eigenen Land sorgen, aber 78% deutlich mehr Menschen sich um andere Länder sorgen. Also die sagen dann eher, ja gut, Deutschland ist auch wichtig, aber andere ist viel wichtiger. Und in anderen Ländern ist die Tendenz fast überall umgekehrt. Ja, und zumindest weniger stark ausgeprägt, aber meistens umgekehrt. Also die Auswirkungen des Klimawandels sind ja auch bei uns deutlich spürbar, die Sorgen eben auch. Und dann eben das Faktenwissen zum Energie- und Klimawandel ist besorgniserregend, kann ich nur sagen. 3 von 5 Deutsche glauben, dass der Umstieg hin zu erneuerbaren Energien viel zu teuer ist, also zu sehr stark steigenden Energiepreisen führt. Und das vor dem Hintergrund, dass wir die Gaskrise hinter uns haben und die Gaspreise explodiert sind und dass eben die Erneuerbaren gesenkt haben, diesen Preisschock und der Preisschock wirklich aus den Fossilen kommt. Und das dieses Ergebnis hat mich am meisten schockiert. Und wenn in keinem anderen Land wird das so angenommen und auch noch eben das Thema Elektroautos. Auch das zeigt sich hier, 50% sind der Meinung, dass Elektroautos schlecht sind für die Umwelt. Das ist auch in keinem anderen Land so ausgeprägt. Also wir haben ja in Deutschland eine lange Liste von Skeptikerinnen, die fast nirgendwo so hoch ist wie in Deutschland. Und die Ausnahme ist Frankreich und Polen. So, und da sind eben auch sehr viele, sage ich jetzt mal, eher Rechtstendenz von politischen Parteien, die das ganze Thema ablehnen und schlecht reden, Und das ist wirklich schockierend. Und wenn jetzt auch noch jeder Zweite nur noch glaubt, dass der Klimawandel eine Gesundheitsbedrohung ist, dann also kann ich nur sagen, hat der Schneider wirklich eine große Aufgabe. Ja, also der muss endlich mal aufklären. Also uns gelingt es ja offenbar auch nicht, da den Menschen irgendwie das besser zu erklären, oder mir gelingt das hier nicht, das besser zu erklären, dass es da wirklich Probleme gibt. Denn das ist alarmierend, finde ich, dass so wenig da entsprechend erstmal die Sorgen da sind, dass verstanden wird oder überhaupt gesagt wird, dass Klimawandel ein Thema ist. Also dass Klimawandel ein Thema ist, wird gesagt, aber sehr viele Zweifel, positive Wirkungen werden nicht gesehen. Das ist in anderen Ländern komplett umgekehrt. Ja. Und gerade auch was das Thema Luftqualität angeht, Gesundheit, Auswirkungen eben auch der erneuerbaren Energien. Die Vorteile werden in anderen Ländern so viel besser wahrgenommen oder richtig wahrgenommen, und in Deutschland eben nicht. Und das ist schon besorgniserregend. Vor allen Dingen, ich glaube, da ist so ein bisschen auch jetzt, dass es so schlecht aussieht in Deutschland, ein bisschen der Fakt geschuldet, dass wir hier Wahlkampf haben und die Leute vom Klimaschutz irgendwie nichts gehört haben und wir nur noch mit dem Thema Migration beschäftigt sind. Leider auch in den Medien, die kommen ja auch nicht runter von dem Trip. Die können ja auch nichts mehr anderes adressieren. Also das mal ein kleiner Aufruf, liebe Kolleginnen von Ihnen. Es gibt auch noch andere Themen. Bitte auch mal öffnen. Wirtschaft, Klimaschutz, so zum Beispiel mal vielleicht eine Talkshow auch über Elektromobilität, ja, oder über Gesundheitswirkungen des Klimawandels oder erneuerbare Energien und deren Preiswirkung. Alles tolle Themen, glaube ich. Da könnten sich die Politikerinnen auch kräftig zu streiten, aber das wird irgendwie alles nicht wahrgenommen. Also insofern gibt es da irgendwie geringes Vertrauen in Politik und auch in Wirtschaft, denn es zeigt sich ja auch noch, dass nur noch 18% der Deutschen glauben, dass die Politik da so richtig was kann. Und das zeigt sich aber, weil die Ampelregierung so schlecht in der Wahrnehmung war. Und deswegen ist da, glaube ich, so ein bisschen so eine Verzerrung drin. Wenn man jetzt eine neue Regierung hat, das läuft vielleicht jetzt ein bisschen besser, dann sind die Umfragewerte vielleicht auch wieder etwas besser. Also behalten wir es im Blick und schauen mal im nächstes oder übernächstes Jahr, ob da die Ergebnisse möglicherweise schon anders aussehen. Ja. Also Empfehlung für diese Studie. Wir packen den Link dazu wieder in die Shownotes. Und wie gesagt, gerade bei internationalen Erhebungen finde ich es immer sehr interessant. Das ist auch gut aufbereitet mit den Tabellen. Man kann also einfach mal durchscrollen und in seinem liebsten Urlaubsland gucken oder auf der ganz anderen Seite der Erde, wie die Leute da so ticken. Ja, finde ich auch super spannend. Ja. Das ist sehr interessant gemacht. Also schön grafisch auch aufbereitet, finde ich. Ja. Das kann man wirklich gut lesen. Man muss sich einmal kurz registrieren, um Zugriff zu bekommen. Aber das ist nicht weiter dramatisch. Man muss dann auch nicht irgendwelche Newsletter abonnieren oder so. Mhm. Also das ist eigentlich simpel zu machen. Und dann kann man da viel drin stöbern. Ja. Der Link, wie gesagt, kommt in die Shownotes. Ebenso kommt der Link in die Shownotes zu einem Podcast, auf den ich jetzt mal kurz hinweisen möchte an dieser Stelle. Das machen wir ja regelmäßig. Der Podcast heißt .eu und der richtet sich an alle, die dieses riesige Gebilde Europäische Union mal vielleicht besser verstehen wollen und aus einer vielleicht etwas menschlicheren Perspektive wahrnehmen wollen, als man das so aus den täglichen Nachrichten kennt. Meine ARD-Kollegin Katrin Schmidt macht nämlich diesen Podcast und wir hören mal in den Trailer dazu kurz rein. Wenn ihr euch für Europapolitik interessiert und das alles ein bisschen besser verstehen wollt, dann hört doch mal in unseren Europapodcast.eu rein. Wie wichtig Entscheidungen aus Brüssel sind und was abgeht hinter den Kulissen des Europäischen Parlaments und bei den EU-Gipfeln, das besprechen wir dort. Ich bin Katrin Schmidt und ARD-Korrespondentin in Brüssel. Jeden Freitag liefere ich euch von hier aus in .eu die Top-Themen aus Europa. Spannend und meinungsstark diskutiert. .eu, der Europapodcast. Den gibt es wie alle Podcasts in der ARD-Audiothek. Da kann man spannend. Also mittwochs Kämpfers Klimapodcast hören und freitags dann.eu. Genau, das ist ein guter Tipp, ja, genau. Zum Wochenende, genau. Ja, so ist es, aber das klingt wirklich spannend. Also gerade, weil man die europäischen Themen ja nie so ganz mitkriegt. Also, ja, es betrifft uns auch sehr und trotzdem hat man manchmal nicht so richtig den Überblick, glaube ich, was da eigentlich alles entschieden wird und was da passiert. Insofern große Empfehlung für diesen Podcast. Ja. Lassen Sie uns jetzt mal zum Abschluss dieser Folge noch wie gewohnt auf eine Hörerfrage schauen. Und die klingt, finde ich, wirklich sehr interessant. Mike Vogt aus Berlin hat uns nämlich eine Hörerfrage geschickt als Sprachmemo an klimapodcast@mdraktuell.de. Und auch die hören wir uns mal kurz an. Sie ist ein bisschen länger, gut 40 Sekunden, aber sehr interessante Frage. Wir hören mal rein, was Herr Vogt wissen möchte. Hallo, Frau Kempfert. Man hört ja jetzt viel über die Verpressung von CO2 in den Meeresboden. Hier meine Frage. Wie sicher ist das in Anbetracht der Tatsache, dass sich die Meere zunehmend erwärmen? Kann es nicht sein, dass die Temperaturen dazu führen, dass sich das CO2 wieder löst und die Meere übersäuern? Ich vermute, das verpresste CO2 wird sich, wie alle Stoffe, entsprechend der Temperaturen ausdehnen oder zusammenziehen. Wie stabil ist dieses Material? Kann es reißen? Und wie verhält es sich grundsätzlich mit der Beschaffenheit des Meeresgrundes? Ist das nicht wie eine starre, undurchsichtige Betonplatte? Hat das Auswirkungen auf Flora und Fauna? Vielen Dank und Grüße an das gesamte Team. Also sehr ausführliche Frage, auch sehr viel Hintergrundwissen schon vorhanden, ja, würde ich mal sagen. Vielen Dank dafür an Herrn Vogt. Ja. Und ja, jetzt dürfen Sie diese komplexe Frage beantworten, wie ist das mit CO2 auf dem Meeresgrund, im Meeresboden? Ja. Also vielen Dank auch an Herrn Vogt für diese tolle Frage und ich finde es immer schön, dass er uns grüßt, also grüßen wir ihn noch sehr gerne zurück. Also genau, super spannendes Thema, Verpressung CO2 im Meeresboden, vielleicht noch ganz kurz zur Erläuterung. Ich glaube, Herr Vogt weiß das deswegen, aber die anderen nicht so sehr. Also wenn man CO2 verpresst, das nennt sich auch CO2-Sequestrierung, ist eine Methode zur Minderung der Treibhausgasemission, gerade zur Bekämpfung des Klimawandels. Dabei wird Kohlendioxid unter hohem Druck in dem Meer Meeresboden injiziert, um es dort zu speichern und so auch zu verhindern, dass es in die Atmosphäre gelangt. Und obwohl eben auch diese Technologie als sehr vielversprechend gilt, wirft sie eben auch Fragen auf. Und da hat er ja interessante Fragen gestellt, also gerade was die Sicherheit angeht oder auch die ökologischen Auswirkungen. Und da will ich ganz kurz erläutern, also wenn man jetzt die CO2 im Meeresboden verpresst, das langfristig zu speichern, soll eben genau dazu dienen, dass es nicht mehr in die Atmosphäre gelangt. Aber im maritimen Kontext geschieht es oft in so unterseeische Salzformationen oder auch erdölhaltige Reservoirs oder auch in anderen geeigneten geologischen Strukturen. Das muss man vorher rausfinden, welche das sind. Und bei so einer erfolgreichen Verpressung, dann wird das CO2 in einem überlagernden Gestein zurückgehalten. So. Und das soll auch eine Barriereschicht sein, die dann das Entweichen verhindert. Wenn man jetzt die Sicherheit da anguckt, also kann das eben von verschiedenen Faktoren abhängen, wie die Geologie dieses Speichers ist. Und man muss diese Injektionsstellen auch überwachen, um eben so eine langfristige Stabilität zu gewährleisten. Und da gibt es das Potenzial für Leckagen oder die Gefahr auch von Leckagen, in denen eben das CO2 auch wieder entweichen kann. Und das ist etwas, was wir auch im Sachverständigenrat für Umweltfragen stark kritisieren und deswegen immer dafür werben, das kann nur das letzte Mittel sein, wenn überhaupt. Also das sollte eben vorher vermieden werden. Also wir wollen eigentlich gar kein CO2 mehr oder es anders vorher nutzen. Aber diese Einspeicherung ist nicht nur teuer und kann eben auch diese Umweltgefahren mit sich bringen. Und wenn CO2 entweicht, kann es negative Auswirkungen haben auf die marine Umwelt. Denn in der Tat, das freigesetzte CO2 kann zur weiteren Übersäuerung führen und dann auch diese empfindlichen Ökosysteme der Meere zusätzlich belasten. So, das ist das eine. Dann fragte er nach der Ausdehnung auch von und Zusammenziehen von CO2. Das ist so ein wichtiges physikalisches Prinzip. Das spielt eben bei der Verpressung von CO2 auch eine Rolle, dass Gase sich jetzt bei Druckerhöhung zusammenziehen oder bei Druckverminderung ausdehnen. Und in der Tiefsee, da ist der Druck ja enorm hoch. Da bleibt das CO2 in einem sehr dichten, gepackten Zustand. Und wenn jetzt diese Leckagen auftreten, die potenziell ja auftreten können, bei denen jetzt der Druck plötzlich abnimmt, dann könnte das gespeicherte CO2 auch wieder aufsteigen und sich ausdehnen. Und damit erhöht sich wiederum das Risiko, dass CO2 in eine solche Wassersäule gelangt und dann die bestehenden Probleme der Übersäuerung noch verstärkt. So, das ist etwas, wo er, glaube ich, auch schon weiß, dass das passieren kann. Jetzt muss man aber gucken, es gibt ja geologische Anforderungen an eben das Gestein. Und das hängt dann eben davon ab, wie porös ist das Gestein, wie durchlässig ist es. Da muss man genau eben angucken, welche Porosität oder auch Durchlässigkeit da auftritt, um das CO2 da wirklich effizient einzuspeichern. Und optimal sind eigentlich so poröse Gesteine, die dann als Reservoir fungieren können. Aber es gibt eben auch diese Abdecksteine oder Abdeckgesteine. die dann eine geringe Durchlässigkeit haben dürfen. Die muss wirklich, diese Schicht muss in der Lage sein, das CO2 zu isolieren, um das Entweichen zu verhindern. Aber es muss auch stabil sein in der Struktur, dass eben keine Risse gebildet werden, dass diese Leckagen nicht auftreten können. Und deswegen muss man da so eine Voruntersuchung machen. Auch sehr aufwendig und natürlich teuer. Und die bio- oder geochemischen Bedingungen, die hat er auch kurz angesprochen, das sind dann chemische Reaktionen gibt, die zwischen dem CO2 und dem umgebenden Gestein stattfinden können. Und die müssen auch berücksichtigt werden, sonst kommt es eben da auch zu möglichen Leckagen oder auch zu einer Mineralisierung. Also insofern, und er fragte auch noch nach den steigenden Temperaturen. Also bei steigenden Temperaturen in den Ozeanen, wenn man jetzt ja den Klimawandel hat, da ist das ja so, dann hat das wieder auch Auswirkungen auf die Sicherheit der CO2-Verpressung. Denn diese höheren Temperaturen, die können eben die physikalischen und chemischen Eigenschaften des gespeicherten CO2 beeinflussen. Zum Beispiel kann das CO2 dann in auch so einer anderen Phase gespeichert werden. Das heißt, das hat wiederum Auswirkungen dann auch auf die Stabilität der Speicherung. Und die Erhöhung der Temperatur kann auch den Druck in den Gesteinsformationen verändern, was dann wiederum das Risiko von Undichtigkeiten oder anderen geologischen Instabilitäten wiederum erhöhen kann. Und dieser Anstieg ja eben auch der CO2-Konzentration, auch die globale Erwärmung, die führt ja wiederum auch zu einer Übersäuerung der Ozeane. Und wenn das CO2 mit Wasser in den Meeren reagiert, entsteht diese Kohlensäure, die den pH-Wert des Wassers senkt und somit die chemischen Bedingungen auch gerade für die marine Lebewesen beeinträchtigen kann. Und das hat wiederum, diese Übersäuerung, die hat ja wiederum auch Auswirkungen auf die marine Flora und Fauna. Und die kalkbildenden Organismen, auch wie Koralle oder Muscheln oder auch Schalentiere, die sind eben auf stabile pH-Werte angewiesen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir da auch wieder ein Problem. Also es gibt direkte Auswirkungen, wenn das CO2 jetzt wieder austritt. Lokale Gebiete um den Injektionspunkt auch können da beeinflusst werden. Und das könnte eben auch zu einem Absterben vom Flora und Fauna führen, die eben nicht sich an diese erhöhten CO2-Werte anpassen können. Gerade Korallenriffe sind da besonders gefährdet, wo jetzt auch die Temperaturerhöhungen und Überfischungen sowieso Stressfaktoren sind. Und es gibt auch indirekte Auswirkungen, wo langfristig das CO2 auch die Nahrungsnetze im Ozean beeinflussen kann durch diese chemischen Bedingungen, die ich gerade schon beschildert habe. Wenn jetzt bestimmte Arten besser gedeihen, aber andere eben zurückgedrängt werden, das hat dann Auswirkungen auf die Biodiversität. Also damit sind so alle Faktoren nochmal angesprochen und ich glaube, es wird erkennbar, dass, wenn man es so zusammenfasst, dass die Verpressung im Meeresboden wirklich eine Lösung bietet, aber es gibt viele, viele Risiken für Flora und Fauna. Risiko der Übersäuerung, Risiko der Interaktion mit der Umwelt. Das muss halt alles vorher sorgfältig geprüft werden. Da ist die Forschung auch dran und macht da auch viel und erforscht das eben auch. Und es gibt eben Studien, die sagen, ja, es kann relativ sicher eingespeichert werden. Andere sind da eher sehr skeptisch. Und der SRU, wo ich ja Mitglied bin, wir schätzen die ökologischen Risiken als hoch ein. Deswegen raten wir CCS, Meeresboden, so gut wie es geht, wirklich zu vermeiden. Und die ökologisch stark belastete Nordsee ist ja ohnehin schon wirklich stark belastet. Da sollte man auf ein absolut minimales Maß das beschränken. Wir müssen einfach Emissionen vermindern. Und das heißt, CO2 gar nicht mehr entstehen lassen. Insofern. Also, es ist ein kompliziertes Thema, gut angesprochen. Ich hoffe, ich habe da nichts vergessen in seiner langen Liste, aber also insofern. Es könnte halt so schön einfach sein, ja, ach, einfach ab in den Meeresboden, aus den Augen, aus dem Sinn, aber so einfach ist es halt wieder. So ist es nicht, ja, genau. Aber gute Frage von Herrn Vogt, insofern. Auf jeden Fall. Gerne mehr von sowas. Ich habe nämlich auch dann nochmal nachgeguckt, was theoretisch passieren könnte und so weiter. Und weil Sie eben diese Leckagen und das Risiko ansprechen, ich bin dann sehr, sehr schnell auf einen Vorfall aus dem Jahr 1986 gestoßen bei einem See in Kamerun. Da sind nämlich durch wahrscheinlich infolge eines Erdrutsches oder von einem kleinen Vulkanausbruch wurden schlagartig, so habe ich es gelesen, rund 1,6 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt. Tausende Menschen und Tiere in der Umgebung starben. Und dann dachte ich, das klingt ja dramatisch. Wieso habe ich da noch nichts von gehört? Naja, weil Kamerun wahrscheinlich auch oft nicht so ganz im Fokus der Berichterstattung ist. Ich habe dann aber mal einen Artikel gelesen und würde gerne ein Zitat daraus mal vorlesen, weil es sich wirklich liest wie aus einem Gruselfilm. Da steht nämlich Männer, die sich eben noch unterhalten haben, fallen bewusstlos um. Frauen spüren ihre Arme nicht mehr. Kinder hören in ihren Betten auf zu atmen. Vögel stürzen von den Bäumen. Mehr als 1700 Menschen ersticken an diesem Donnerstag vor 25 Jahren innerhalb weniger Stunden. Tage später wird man noch im Umkreis von 10 Kilometern Leichen finden und tausende tote Rinder. Also da ist nämlich CO2 mit einem Schlag freigesetzt worden. Und dann ist das passiert, dass Menschen einfach umfallen und tot sind. Und das ist ja, also es ist ja wirklich gruselig. Ja, das ist wirklich gruselig. Also so eine große Geschichte hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber das kann natürlich passieren. Also da ist ja ein Sonderfaktor, dass sehr viel dann gleichzeitig entwichen ist. Ich erinnere mich jetzt persönlich nicht an den Vorfall, war da aber auch noch in der Schule. Also insofern haben wir das da auch nicht durchgenommen und kann mich auch nicht so ganz daran erinnern. Aber grundsätzlich gesehen ist das natürlich eine Gefahr, aber das ist jetzt nicht von Menschen gemachter Art, also sondern ist natürlich passiert. Ja. Und grundsätzlich gesehen ist das aber problematisch. Und man erkennt eben, wenn das entweicht, also der Wunsch ist ja, es soll nicht entweichen und es soll da drin bleiben. Aber wenn es entweicht, hat es Probleme, kann es Probleme bringen, eben auch gerade im Meeresgrund. Und allein diese Einlagerung ist ja auch schon wieder ein Eingriff. Man muss da ja mit Pipelines das hinleiten und es ist aufwendig und auch das belastet ja wiederum den Meeresboden. Also das sind so Sachen, die man sehr kritisch sehen muss. Also vielen Dank für diese sehr praktische und interessante Hörerfrage. Wer auch was wissen möchte von Frau Kempfert, kann uns gerne schreiben an klimapodcast@mdraktuell.de. Und damit sind wir für heute durch mit dieser Folge. In 2 Wochen, Ende Mai, gibt es dann eine neue Ausgabe mit meinem Kollegen Markus Schödel. Dann vielleicht mit Erkenntnissen, die uns der neue Umweltminister am Donnerstag näher bringt. Mal sehen, ob das ein Thema ist. Bis dahin wünsche ich Ihnen, Frau Kempfert, eine gute Zeit und danke Ihnen sehr für Ihre Informationen und Ihre Antworten auf meine ganzen Fragen. Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. MDR Aktuell. Kempferts Klimapodcast.